Like I told you, sell drugs. No, hold it that. So hopefully you won't have to go through that. I was raised in the projects, roaches and rats. Smokers out back, selling they mama sofa. Lookouts on the corner, focused on the Ave. Ladies in the window, focused on the kinfolk. Me under a lamppost, why I got my hand closed? In my palm, watching the long arm of the law. So you know I seen it all before. I seen hoop dreams deflate like a true fiend's weight. The try and the fail, the two things I hate. Succeed in this rap game, the two things is great. H to the Izzo, V to the Izzy. What else can I say about dude? I get busy. H to the Izzo, V to the Izzy. With Shizzle, my nizzle used to dribble down in VA. H to the Izzo, V to the Izzy. That's the anthem, get your damn hands up. H to the Izzo, B to the Izzy. Not guilty, y'all got to feel me. H to the Izzo, B to the Izzy. That's the anthem, get your damn hands up. Die Aktion Mensch Millionenfrage. Heute würdest du für 25 Millionen Euro einem ausgewachsenen Gorilla mit einer Pinzette die Augenbrauen zupfen? Für alle, die sich gerade bei einem Ja ertappt haben, wir empfehlen da eher die große Sonderverlosung am 2.3. mit Extragewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Lose auf aktionmensch.de. Du hast Hunger. Probier jetzt Colonel Sanders legendäre Crunch Burger. Für knusprige 1,50 Euro. Musst du probieren. KFC. Legendär lecker. Nur noch bis zum 2.3. Die große Sonderverlosung der Aktion Mensch. Mit Extragewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Am besten gleich losbestellen auf aktionmensch.de. Weil nichts wie Familie ist, holt eure Liebsten ins größte 5G-Netz. Sichert euch schon ab 19,95 Euro monatlich die Zweitkarten der Telekom und spart bis zu 240 Euro. Jetzt bei der Telekom. Wer nachts gut schlafen will, braucht innere Ruhe und Entspannung. Neurexan hilft mir zu entspannen und gut zu schlafen. Mit Neurexan fühle ich mich morgens gut erholt. Guter Schlaf ist so wichtig. Danke, Neurexan. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt bei Apollo. Eine zahlen, zwei bekommen. Zu jeder Brille ab 100 Euro gibt es eine zweite Brille in Sehstärke dazu. Bei Apollo und auf apollo.de. Ich warte seit Tagen auf dich, bis du wiederkommst. Du bist eine Droge, Baby, versetz mich in Trance. Du weißt, ich habe Cash und Baller wie LeBron. Doch das zieht bei dir nicht, dafür bist du zu stolz. Pack dein Handy bitte weg und krieg dein Kopf frei. Egal was du fühlst, Baby, flüsterst du immer nur rein. Gib mir das Gefühl, du willst an mir nie wieder noch rein. Gib mir noch rein, gib mir noch rein. Gib mir noch rein. Die Leute wissen, wie ich früher war. Doch du hast mich geändert, Baby, scheine zehn Star. Kauf die Balenciaga, Pata Chanel, mein Baby, ja. Gib dir alles, was ich hab, denn du bist alles, was ich hab. Gib mir noch einen Shot. You hypnotize me, wie du reinkommst. Die Art, wie du mich liebst, ohne Einbot. Ja, du weißt doch, nur du bist in meinem Kopf. Du bist in dein Pfeil, aber schieß an mir vorbei. Ich will kein Drama, ich will kein Leid. Lange ist es her, dass ich jemand flasht. Schieß mit deinem Pfeil, aber schieß an mir vorbei. Gib mir noch ein Shot oder gib mir lieber zwei. Mach dir keinen Kopf, denn du hast morgen frei. Du brauchst guten Bier und ich brauch nur gute Zeit. Lass uns einander finden, vielleicht kommen wir auf ein. Trance ist das von Reezy und Nemo. Richtig schön entspannter Track hier am Mittwochnachmittag. Wir haben 16 Uhr. Wir sind Roland und Franny. Moin. Moin Leute, und jetzt geben wir euch Don't Play auf die Ohren von Anne-Marie. Don't play games with my heart. Ooh-wee. Now the feels hit me differently. When the hidden is deep, don't play. Don't play, yeah, yeah. The sand on you, Coco Chanel on your neck, with your body in check, loving all the time with you. Now you've just gone missing, and you're airing all my wishes. You're online, but still won't listen. All my time is you dismissing. This is a no way, a two way street. I'm playing sad and it's on repeat. Call me here hoping you see my snap, 'cause I'm not ready for us to ride. No, oh. Don't play games with my heart. Ooh-wee. Now the feels hit me differently. When the hidden is deep, don't play, don't play, yeah, yeah. If you don't give me your time, then I ain't giving you mine. If you're gonna lie, then I'ma say goodbye. Every game you're playing, yeah, boy, I've played them all before. And I win them all. 'Cause now you've just gone missing, and you're airing all my wishes. You're online, but still won't listen. All my time is you dismissing. This is a no way, a two-way street. I'm playing sad and it's on repeat. Call me here hoping you see my snap, 'cause I'm not ready for us to ride. Feels hit me differently. When the hidden is deep, don't play. Don't play, yeah, yeah. Next. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Young man, ich mach die 808. Swish, ich bin wie Michael Jordan, man, ich glaub, ich schieß, bitch. Jeder weiß, ich balle schon der German Green Bridge. Köpfe eine Flasche und der Bourbon fließt RIP. Mit CEOs am Tisch und seine Mörder-Deals, shit. Ich hab mich verändert, damals war ich freundlich. Ich bin am Ballern wie Chicago in den 90ern. Vielleicht lass ich meine Gage heute bei Boeing. 15.000 Euro Outfit passiert häufig. Läuft dicker, bei mir läuft dicker. Damals auch mit 11 Kanacken in einem 9-Sitzer. Und die Pläne in meinem Schädel werden teuflischer. Wovon ich gestern noch geträumt hab, bis heute sicher. Wir ballen heute international in jeder Stadt. Im Privatjet ball unser Gepäck nicht in den Heli passt. Eine Flasche jene Racke ballert so wie Angel Dust. Großes Team, doch meine Gage macht jeden von ihnen satt. Läuft dicker. Flaschen an meinem Tisch, circa 9 Liter. Die Menschen in meiner Umgebung werden käuflicher. Jeder Straßenköter macht einen auf Kreuzritter. Doch ist und bleibt im wahren Leben nur ein Reudiger. Ja, du denkst, ich feature dich mit deinem Verse. Weshalb habe ich noch nie von dir gehört? Ich glaube nicht, dass du auf meiner Welle surfst. Das sind die Playoffs und ich ball wie Larry Bird. Swish, ich bin wie Michael Jordan, wenn ich Kirby schieß, bitch. jeder weiß, ich baller schon der German Green Rich. Köpfe eine Flasche und der Bourbon fließt Rip. Mit CEOs am Tisch und seine Mörder Deals Shit. Ich hab mich verändert, damals war ich freundlich. Ich bin am Ballen wie Chicago in den 90ern. Vielleicht lass ich meine Gage heute bei Boyne. 15.000 Euro Outfit passiert häufig. Läuft dicker, bei mir läuft dicker. Damals auch mit 11 Kanacken in einem 9-Sitzer. Pläne in meinem Schädel werden teuflisch. Wovon ich gestern noch geträumt hab, bis heute. Ich war sicher. Jeden Tag auf dem Court, hab die ganze Zeit nur trainiert. Was mir fehlte, war der Support. Doch ich hatte nichts zu verlieren. Mach mein Ding, egal was noch kommen mag. Ich glaub, das wird ein Bombenjahr. Die Regenwolken sind weg, der Himmel ist wieder sonnenklar. Ich bin im Studio bis zum 2. Young Mesh ist an meiner Seite. Viele Groupies, doch keine Zeit. In der Booth, so wie Iron Mike. Spuck Kugeln auf meine Feinde. Versuche mich zu verdrängen, aber nur über meine Leiche. Alle denken sich, dass bald das Ende kommt. Doch wissen nicht, wir haben gerade erst begonnen. MVP auch in der kommenden Saison. Das sind die Finals und ich balle wie LeBron. Ja. Swish, ich bin wie Michael Jordan, wenn ich Kirby schieß, Bitch. Jeder weiß, ich balle schon der German Green Rich. Köpfe eine Flasche und der Bourbon fließt Rip. Mit CEOs am Tisch und seine Mörder Deals Shit. Ich hab mich verändert, damals war ich freundlich. Ich bin am Ballen wie Chicago in den 90ern. Vielleicht lass ich meine Gage heute bei Boyne. 15.000 Euro Outfit passiert häufiger. Läuft dicker, bei mir läuft dicker. Damals auch mit 11 Kanacken in einem 9-Sitzer. Und die Pläne in meinem Schädel werden teuflischer. Wovon ich gestern noch geträumt hab, bis heute sicher. Swish ist das von Summer Jam hier um 16.07 Uhr bei Next. Moin, Freunde. Leute, Franny hat mir eben was erzählt. Das finde ich einfach nur spooky. Also, Mann, ey, du stellst dich aber auch an. Ja, okay, gut, ich weiß nicht, wie ihr es findet. Also, Franny, du und dein Freund, ihr trackt euch gegenseitig. Ja, wir können uns gegenseitig orten. Mit dem Handy. Ja, genau. Aber das liegt halt daran, also nicht wegen Kontrolle oder so, weil wir so beide eifersüchtig sind, überhaupt nicht. Wir sind total entspannt. Aber wir führen halt eine Fernbeziehung und deswegen erreichen wir uns nicht immer dann zu den Zeiten, wo wir sozusagen reden wollen oder schreiben oder was auch immer. Und falls ich mir Sorgen mache zum Beispiel, dann kann ich da drauf gucken und sehen, ah, der ist zu Hause. Ich muss jetzt nicht 100 Mal anrufen, um sicher zu sein, dass es ihm gut geht, sondern der chillt eh zu Hause wahrscheinlich und ist eingeschlafen oder so. Deswegen. Ja, okay, klar. Ich meine, guck mal, so wie du es jetzt gerade erzählst, da macht es Sinn. Aber verführt das nicht dazu, dass du trotzdem immer mal kontrollmäßig drauf guckst? Ich meine, in welchen Situationen benutzt du denn das? Also wie gesagt, ich muss gar nicht so kontrollieren oder so. Ich benutze es auch richtig selten. Aber in den Situationen, ne, ja, wo ich das wirklich immer benutze, ja, ist, wenn wir zusammen Essen bestellen, also wir zusammen sind und er das Essen abholen geht und ich zu Hause warte und er auf dem Weg nach Hause ist, dann schaue ich immer wieder drauf, wo ist der Junge? Ich habe Hunger. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ja, safe. Siehst du? Next.

We'll be right back. Bremen Next. Shorty go jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like Fashion Nova. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said. What you know about us? Tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5,500, go and get your brush. Start rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hate about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. Sexy Vibes von Pop Smoke. What you know about love? Hier bei Bremen Next am Mittwochnachmittag. Moin Freunde. Bremen Next Update. Und es hat für euch. Wow, ehrlich jetzt? Warte. Die Nachrichten kommen erst an, wenn du meinen Namen Roland, sagst. Roland um 16.30 Uhr. Wow, wenn das kein Mobbing ist. So. Der nächste Corona-Impfstoff steht kurz vor der Zulassung. Erst einmal allerdings in den USA. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA sagt, dass der Wirkstoff von Johnson & Johnson sicher ist. Die Wirksamkeit liegt laut Studien zwischen 82% und 88%. Am Freitag berät ein Expertenausschuss der FDA darüber, ob die endgültige Zulassung von Johnson & Johnson dann auch kommt. Das Unternehmen hat auch schon in der EU einen Antrag auf Zulassung gestellt. Corona-Schnell- und Selbsttests helfen Schritt für Schritt wieder zur Normalität zurückzukehren. Das hat Gesundheitsminister Spahn im Bundestag gesagt. Sie würden Sicherheit schaffen und damit die Voraussetzungen für Theaterbesuche oder andere Veranstaltungen schaffen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat heute die ersten Corona-Selbsttests zugelassen, die man ohne Schulung auch zu Hause machen kann. Sie soll es bald auch in Apotheken oder Supermärkten geben. Der Einzelhandel findet die Überlegungen der Bremer Landesregierung gut, den Lockdown für Geschäfte zu lockern. Der Handelsverband Nordwest sieht das als Einstieg in eine vorsichtige Öffnung. Diskutiert wird, dass Kunden Termine in Geschäften machen können, um dort dann auch einzukaufen. Und jetzt noch das Wetter. 18 Grad in Bremen und Verden, Bremerhaven 13 Grad. Heute Nacht trockenes Wetter, klarer Himmel 8 Grad und morgen wird's kühler. Wir sind Bremen Next. Es tut mir so leid, ich hatte gerade... Ich muss mich so zusammenreißen. Du hast dich da in der Ecke zusammengerollt. Sorry, vor Lachen. Ey, es tut mir voll leid. Ich hatte irgendwie voll den Blackout. Ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe kurz deinen Namen vergessen. Das Ding war, ich bin gerade voll durcheinander gekommen, weil unser Techniker heißt Robert und du heißt Roland. Ich weiß, es ist komplett unterschiedliche Namen, aber wir haben gerade, ich habe mit dir und mit ihm geredet und dann war ich komplett dumm und dann habe ich deinen Namen vergessen und wusste nie, was ich sagen sollte und ich habe einfach wie in so einer mündlichen Prüfung einfach komplett, ich wusste gar nichts mehr. Ist okay, komm, wir spielen Mock und du legst dich hin. Next. Ich liege neben dir so wie jede Nacht und küsse deine Augen in den Schlaf, in der Hoffnung, dass du tief und feste schläfst und keine Fragen stellst. Denn da draußen gibt es viel zu viel zu tun, doch damit hat mein Baby nichts zu tun. Riech doch mal an deinem seidenweichen Bauch. mich dann dick an. Hier draußen ist es kalt, so voller Gewalt. Ich will nicht, dass du mich bangst, Baby. Doch selbst ich hab so eine Angst, Baby. Auch wenn ich's dir niemals zeig, ich bin es so leid. Man sagt, Apache ist die Eins, Baby. Doch ich wollte es nie sein, Baby. Ja, ey. GBRs, sieben Unternehmen, zwei Brüder, die so viel ackern. Wir können kaum mehr was unternehmen. Adidas, ich glaube, dass eure Leute vom Marketing sich verzählten. Halbe Mio für ein ganzes Jahr ist für mich kein Grund, persönlich zu reden. Telefon am Klingeln, Anfrage für ein Festival. Knapp 300.000 Euro für eine Show und ich schwör bei Gott, das ist nicht gelogen. Ich halte kurz diesen Anruf für einen Bro aus der Jugend. Schneidest du für 500 Euro auf meiner Hochzeit den Kuchen? Und dann sagt das Management, ich soll doch bitte nicht Hurensohn sagen. Wegen siebenstelligen Werbedeals soll ich nie mehr Hurensohn sagen. Doch was soll ich so einem Hurensohn sagen? Ha? Was soll man zu so einem Hurensohn sagen? Hier draußen ist es kalt, so voller Gewalt. Ich will nicht, dass du mich bangst, Baby. Doch selbst ich hab so eine Angst, Baby. Auch wenn ich's dir niemals zeig, ich bin es so leid. Man sagt, Apache ist die Eins, Baby. Doch ich wollte es nie sein, Baby. Ey, ja. Komm, jetzt sei doch mal ehrlich, die erste Strophe ist für dich gefundenes Fressen, um mit dem Finger auf mich zu zeigen, während ich mit Geldbeträgen flexe. Doch du hörst nicht richtig hin, das ist der wahre Grund. Ich schiss auf diesen Anruf von 300k für einen Freund aus meiner Jugend. Erinnere mich an alte Zeiten, ich war euch zu komisch. Heute wollt ihr chillen, doch ich bin mit komisch sein jetzt leider mies beschäftigt. Ein Jahr lang verhandelt und ich unterschrieb bei der Sony. Bei Universal bot man mir leider nur siebenstellig. Oh shit, ich blick auf die nächsten Jahre voller Höhen und Tiefen. Dich und mich haben den Namen auf wunderschönen Wiesen. Doch ich weiß nicht, ob's passiert, denn seit meinem letzten Deal lauf ich mit Schafen rum, als wär ich Shitter. Hier draußen ist es kalt, so voller Gewalt. Ich will nicht, dass du mich bangst, Baby. Doch selbst ich hab so eine Angst, Baby. Auch wenn ich's dir niemals zeig, ich bin es so leid. Man sagt, doch ich wollte es nie sein, Baby. Bremen next. up your mind. Tell me, what are you gonna do? It's only me. Let it go. Freunde nach Hause bringen, einkaufen gehen oder halt einfach nur mal ein bisschen rumscruisen. Autofahren ist schon echt geil. Dafür braucht man halt einen Lappen nur, ne? Bremen Next. Bereit für die Straße. Ja, und wenn ihr bereit seid für die Straße und euer einziges Problem ist, dass ihr halt nur keinen Paddel habt, um diesen Lappen zu bezahlen, dann keine Sorge, wir haben die passende Lösung für euer Problem. Der geht nämlich einfach auf unseren Nacken. Mhm. Wem wir allerdings den Führerschein bezahlen, das entscheidet sich jetzt. Und zwar mit Eleni und Torben. Die beiden spielen jetzt im Viertelfinale bei uns. Moin, ihr beiden. Hallo. Moin. Eleni, warum wäre es denn besonders geil, wenn wir dir den Führerschein bezahlen würden? Also, da ich ja jetzt noch meine Ausbildung vor mir habe und dadurch man ja auch nicht sehr viel verdient und auch nicht so viel monatlich sowas zurücklegen kann für den Führerschein, das ist halt schon praktisch für mich. Ja. Und ich dadurch auch schneller mit meinem Freund halt zusammenziehen kann, weil er auch ein eigenes Haus jetzt seit kurzem hat. Aber es ist halt ein bisschen mehr abgelegen, wo halt nicht so viele Busse und alles fahren. Deswegen ja schon vom Vorteil für mich. Ja, mit keinem Job ist es auf jeden Fall schwierig, was beiseite zu legen. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Das ist auf jeden Fall ein guter Grund. Aber Torben, du hast auch einen guten Grund. Du brauchst nämlich einen Führerschein für die Arbeit, ne? Ja, ganz genau. Also ich befinde mich halt auch selber zurzeit in einem Ausbildungsverhältnis. Mhm. Und ich mache halt eine ganz normale Elektrikerausbildung, aber ich arbeite nebenbei in der Industrie. Und das ist dann halt auch eher der Grund, warum ich dann teilweise mega lange Fahrten habe. Ah, also okay. Morgen muss ich zum Beispiel wieder um 5.30 Uhr los. Also für einige ist das ja normal. Bestimmt für mich ist das ein bisschen früh, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch komplett vollgeknallten Werkzeugkoffer mit Schleppen, gab ich Klamotten fürs Hotel mitnehmen. Glaube ich. Und hast du nicht gesehen. Und da fahre ich dann halt morgen auch wieder 1,5 Stunden so. Also für die Arbeit brauchst du dringend den Führerschein. Musst du dann auch deine ganzen Freunde oder Kollegen mit zur Arbeit nehmen? Nee, das wäre aber der nächste Schritt. Okay. Sehr gut. Eleni, wie sieht's mit dir aus? Wie bist du eigentlich gerade unterwegs? Öffis oder fährst du immer mit deinem Freund oder mit deinen Freundinnen durch die Gegend? Ich komme ja eigentlich eher gesagt aus Bremen und wohne jetzt zur Zeit in Wilhelmshaven, weshalb ich hier in Wilhelmshaven nicht wirklich Freunde habe. Okay. Wenn mein Freund bei mir ist, dann fährt er mich. Was aber letzte Zeit jetzt selten ist, weil er selber arbeiten ist oder mit dem Haus zu tun hat. Und ja, entweder fahre ich mit dem Fahrrad oder halt dadurch, dass ja jetzt der hintere Reifen mir aufgeplatzt ist. Oh nein. Okay, Fahrradfahren ist sowieso nicht so wir geil. Wir merken auf jeden Fall, du brauchst einen Führerschein, auch Torben braucht einen Führerschein. Das haben wir gecheckt. Okay, aber gleich entscheidet sich ja, wer von euch beiden unseren Next-Gratis-Führerschein ein Stückchen näher kommt. Ja, hoffentlich habt ihr auf den Straßen bisher immer schön die Ortsschilder gelesen, denn wir raten gleich Ortsnamen. Vorher aber noch Drop the Pressure von Milo und Claptown. Bremen Next. Bereit für die Straße. Motherfuckers gonna drop in the fresh shower. Clapton und Milo. Und wir spielen heute mit euch um einen Führerschein, und zwar auf unseren Nacken. Bremen Next. Bereit für die Straße. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir bezahlen einem oder einer von euch den Führerschein, wenn ihr euch bis ins Finale durchkämpft und eure Gegner alle ausschaltet. Heute ist Viertelfinale und am Telefon sind jetzt Eleni und Torben. Moin, ihr beiden. Moin. Hallo. Wenn ihr bei einem Auto fahrt und dann so durch die Gegend cruist, vielleicht von Dorf zu Dorf, da seht ihr ja ab und zu so diese gelben Ortsschilder, ne? Und teilweise stehen da richtig bescheuerte Namen drauf. Und genau darum geht's jetzt bei unserem Spiel. Wir nennen euch abwechselnd einen Ortsnamen in Deutschland. Und ihr müsst dann raten, ob es den gibt oder ob wir den komplett frei erfunden haben. Und wer als erstes dreimal richtig liegt, der gewinnt. Ist das klar? Jo. Ja, ist klar. Okay, dann geht's jetzt los. Eleni als erstes. Gibt es den Ort Atzenhausen? Nein. Leider nicht, schade. Den gibt es. Schade. Torben. Okay. Torben, gibt es den Ort Schnipsel? Nein. Das ist richtig. Ja! Okay, dann steht es jetzt 1-0. Eleni, gibt es den Ort Papierfabrik? Nein. Nein, es gibt ihn leider. Papierfabrik gibt es tatsächlich. Mhm. Ja, es ist unglaublich. Okay. Ja, moin. Okay, es geht weiter. Torben, du bist dran. Gibt es den Ort Busenberg? Ja. Juhu! Ja, es gibt ihn. Alter Schwede. Torben führt jetzt 2-0. Noch eine richtige Antwort von Torben und er ist ein Stückchen weiter zum Gratisführerschein. Eleni, halt dich ran. Ja, Eleni, okay. Gibt es den Ort Porno? Kann ich mir nicht vorstellen, nein. Ja, das ist richtig. Porno gibt es nicht. Oh. Haben wir frei erfunden. Okay, wie viel steht's, Roland? 2-1 für Torben. Das heißt, jetzt Matchball. Bist du bereit, Torben? Ja, natürlich. Okay. Gibt es den Ort Gabe Gottes? Ja. Wow. Respekt. Ja, Torben, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du zockst jetzt im Halbfinale am Freitag um den Führerschein. Was sagst du? Das freut mich echt sehr. Also ich bin schon aufgeregt. Ja, wir freuen uns auch für dich. Eleni, es tut mir wirklich von Herzen leid, dass du den nicht bekommen hast. Ich hoffe, du kriegst es trotzdem irgendwie noch hin, weiß nicht, das Geld zusammenzubekommen für den Führerschein. Vielleicht auch mit Hilfe von deinem Freund oder so. Ja, wenn ihr auch Bock habt, um den Führerschein zu zocken, dann bewerbt euch noch. Nächste Woche habt ihr nochmal die Chance zu gewinnen. Alle Infos dazu auf bremennext.de. Und hier jetzt ein Song für dich, Torben, zum Abgehen. Das ist Dirty South von Rin. Auf Dirty South, BBS, keine Stadt, Future Hits. virtuell. Immer noch we the best. Dächer auf, immer noch der beste Sound. Designer Couch, stell dich auf. BBS, kleine Stadt, huge Hits. Virtuell, immer noch we the best. Dächer auf, immer noch der beste Sound. Designer Couch, Bitch, ich bin da und ihr seid weg. Meine Mutter sagt, du stirbst von Zigarette. Ich hab leider heute sehr viel Arbeit und sehr viel Stress, doch massiv Holzdielen haben ihren Wert. Woo! Mach das Dach ab und Sorgen fliegen weg. Ihr wollt den Vibe back? Gut, dann mach ich Rap. Auf geht's. Die Vision füllt mein Konto wie der IMF. Okay. 5.1 DTS. Wir gehen hier nie wieder weg. Uns ist gar kein Bock auf den Rest. Ey, viele Jahre für das Silberbesteck. Unsere Bilder zu komplex. Auf Dirty South, BBS. Keine Stadt, huge Hits. Virtuell, immer noch we the best. Dächer auf, immer noch der beste Sound. Designer Couch, Dirty South, BBS. Kleine Stadt, huge Hits. Virtuell, immer noch we the best. Dächer auf, immer noch der beste Sound. Designer Couch, der Weg hierher kein Bilderbuch. Ja, Shaq, Kev, Reifenwechsel, Wildermut. Der Rest geht unter wie die Hindenburg. Crash, liefer euch die Hits Deliveroo. Immer Hitze. Ja, Baby, pop, pop, pop, lock and drop it. Lock and drop it. Ich kauf Designer nur für mich, nicht für die Story. Ihr seid im Kindergarten, ich bin schon am College. Mein Auto 500 Pferde, ihr habt Ponys. PS, wir gehen hier nie wieder weg. Uns ist gar kein Bock auf den Rest. Ey, viele Jahre für das Silberbesteck. Unsere Bilder zu komplex. Auf Dirty South, BBS. Keine Stadt, huge Hits. Virtuell, immer noch we the best. Dächer auf, immer noch der beste Sound. Designer Couch. Okay. Bremen next. Your curves. I know it's more than love you deserve. Next. The brand of dollar Siberia. They catch me, my face is familiar. I have my shank in the school cafeteria. The man just took in the food and I let it go. Just wanna tell me like Johnny Dillinger, Dillinger. They love to make me a prisoner. I was in prison when bro used to visit me. Now they got bro and they say I'm the visitor. Come on with needles and cylinders. Phone was bitten and Kingfisher. Didn't do well on my literature. Now it's just fire in the booth, no fire extinguisher. Fuck that prime minister, the system is sinister. Lord of this Nina, this one got a whistle. No cap in my rap, no, this story is fictional. I'm scared right to this principle. I won't lie on the L, but I lie to the talk. Used to lie in my cell, I was right in my mouth. So I dip on my gun on my bitch by herself. Fast styling Chanel, sure he's styling as well. Do you wish me well? Ass on my wrist like a swell. Us tried drilling, they fell. They grim are both fighting for Bell. I guess time will tell. The boundaries are like Siberia. They catch me, my face is familiar. I have my shank in the school cafeteria. The man just took in the food and the Lenica. Just wanna tell me like Johnny Dillinger, Dillinger. They love to make me a prisoner. I was in prison when bro used to visit me. Now they got bro and they say I'm the visor. I'm smoking gas like a cylinder. I grip the 50 like Vivica. I get the packs and I send them down. Ride dirty like a millionaire. I'm just a greasy Nigerian. I just might fuck up your feelings, though. I make you sick like my liver, yeah. I do the rubber myself because I do not fuck with no niggas. I do not fuck with no niggas. These niggas too fucking stinky. Making me nervous, I'm biting my fingers. Yeah, I don't like no drama. Because I'm not Jerry Springer. Side by side with hammers. Anywhere to the window. Black on black for the regalia. I'ma have them swimming with tilapia. Cause when my enemies die, I get happier. Then I take a private plane out to Malia. That's my bro at the door, you should let him in. He got my food on my bread with him. He got copper for my enemy. Them and the middle finger for the government. Siberia. They catch me, my face is familiar. I have my shank in the school cafeteria. The man just took in the food and I let it go. Just wanna tell me like Johnny Dillinger, Dillinger. They love to make me a prisoner. I was in prison when bro used to visit me. Now they got bro and they say I'm the visitor. They're like Siberia. They catch me, my face is familiar. I have my shank in the school cafeteria. The man just took in the food and I let it go. Just wanna tell me like Johnny Dillinger, Dillinger. They love to make me a prisoner. I was in prison when bro used to visit me. Now they got bro and they say I'm the visor. Don't pull up round there acting goofy. You could get shot like a movie. You could get hit with a two-piece. Your blood gets spun with a Uzi. Bang, bang, bang, ah. You could get shot in the mouth. Marke bei Aldi? Kann was. Kann lecker, vielfältig und aufregend. Darauf ist Verlass. Viele Marken diese Woche noch günstiger. Zum Beispiel Giramont, verschiedene Sorten, 200 Gramm nur 1,69 Euro. Oder Gerolsteiner Medium, 1,5 Liter nur 69 Cent, zuzüglich Pfand. Kann viel, kostet wenig. Natürlich zum Original-Aldi-Preis. Jetzt wieder neu. Die ADAC Motorwelt. Diesmal mit großem Ratgeber zum Thema Autokauf. Als ADAC-Mitglied kostenfrei mitnehmen bei teilnehmenden Edeka-Märkten und bei Netto. Abholorte unter adac.de/motorwelt. Hey yo, Café de Chibo. Genießen und sparen mit Chibo-Café. Diese Woche feine, milde Filterkaffee im Vorteilspack. 4x 250 Gramm zum Aktionspreis für nur 8,98 Euro. Feine, milde. Hey yo, Café de Chibo. Wenn es ums Wechseln geht, hat Werner ein Händchen. Sein Outfit? Voll im Trend. In der Garage? Das coolste Bike. Im Wohnzimmer? Die reinste Oase. Werner wechselt einfach immer zum Besseren. Aber eins würde er nie wechseln. Mein Energieversorger, SWB. Da habe ich für mich schon das Beste. Wechsel dich entspannt mit SWB Erdgasgarant. Jetzt wechseln und 12 Monate Preisgarantie genießen. SWB. Für heute, für morgen, für mich. Pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I trip? Was 15. 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up. Turn me down, turn me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I, what if I trip? Singen Justin Bieber und Shawn Mendes zusammen in ihrem Track Monster um kurz nach 5 hier bei Next. Moin Freunde, wir sind Franny und Roland. Und jetzt gibt's You Broke Me First von Tate McRae. Maybe you don't like talking too much about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. You're folding off for a couple months, you're calling me now. I know you, you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that. Don't quicker than I could have ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. What did you think would happen? What did you think would happen? I'll never let you have it. What did you think would happen? Bremen next. Immer wenn du mir in dein Hot Pants durch den Kopf rennst, werde ich ein bisschen baller, bin nämlich besoffen. Goddamn, Baby, du bist Godfrey. Ich schreib jedes Lied wirklich und geh mit allen damit hoffen. Und immer wenn du weg bist, häng ich nur von Netflix und hab lange Weile, bis du wieder back bist. Und ich hab jeden deiner Songs in meiner Tracklist. Du versteckst dich, gute Rack mich, und nenne ich fast, du bist keine Bad Bitch. Aber ich liebe, wenn du bist, alles top. Wenn du da bist, wenn du da bist, wenn du da bist. Ich will dich nicht, Baby, nein, ich brauch dich. Du bist so anders, Baby, du bist niemandem ähnlich. Nur ein Blick von dir und ich bin high. Wenn du's meinst, wenn du's meinst, wenn du's meinst, wenn du's meinst. Wenn du da bist, wenn du da bist, wenn du da bist. Bremen next. Focus und Wilkinson hier um 10 nach 5 bei Next. Und das hier ist eine richtige Scheiße. Und zwar sorgt Corona für mehr Rassismus gegen asiatische Menschen. klingt völlig absurd, aber gerade in den USA, da häufen sich seit letztem Jahr rassistische Übergriffe. Kolja aus dem Next Team, wie hängt denn die Pandemie mit Rassismus zusammen? Also was amerikanische Medien immer wieder gesagt haben, wenn es um diese Übergriffe ging, ist, dass es in vielen Köpfen halt einfach noch diese Verbindung gibt. Corona, China, weil das Virus da zum ersten Mal entdeckt wurde. Mhm. Das hat auf jeden Fall dann aber auch an Trump gelegen, diese negative Verbindung, weil der das Ding ständig China-Virus genannt hat. Mhm. Und die Quittung dafür, die kriegen halt alle Leute, die man irgendwie für asiatisch halten könnte. Rassistische Verbrechen haben zugenommen. Leute haben teilweise aufgehört, in asiatischen Vierteln oder Läden in den USA einzukaufen, was völlig random ist. Und solche Beispiele gibt es halt ohne Ende. Ach, das ist einfach nur scheiß Rassismus. Punkt. Das Problem gibt es in den USA, aber doch wahrscheinlich auch bei uns, oder? Ja, also mit Corona haben solche Übergriffe an vielen Orten auf der Welt zugenommen. Da hat es ja auch in der Vergangenheit schon so Initiativen wie I'm not a virus, also ich bin kein Virus, von Menschen asiatischer Abstammung gegeben. Mhm. Und ich habe heute Mittag mit Huyen hier aus Bremen telefoniert. Die hat vietnamesische Wurzeln, Teile ihrer Familie leben auch in den USA und haben genau diesen Mist schon mitbekommen. Aber Huyen sagt, hier in Deutschland ist es oft nicht anders. Seit Corona ist es meiner Meinung nach deutlich angestiegen und hat teilweise solche Ausmaße angenommen, die ich einfach nicht mehr akzeptiere. Kann und möchte. Das ist so eine Scheiße, wirklich. Also ist das auch schon für Menschen hier in Deutschland spürbar geworden? Ja, genau. Also Huyen sagt auch, dass es halt natürlich generell noch Rassismus gibt gegen asiatische Menschen, sei es wegen Dialekten oder dem Aussehen oder was auch immer. Ja. Und Corona ist halt für manche Leute so der Anlass geworden, das einfach mal rauszulassen. So. Und sie und ihr Umfeld kriegen das dann halt ab. In der Bahn wurde ich von einem älteren Mann angesprochen und seine Worte waren, oh oh, eine Asiatin, die hat bestimmt Corona. Auch in meinem direkten Umfeld, beispielsweise auf der Arbeit, musste ich mir sowas anhören. Auch da kam mir mal in der Pause zum Beispiel über Corona zu sprechen. Und daraufhin sagte mir eine Kollegin, ihr seid ja auch dran schuld, ne? So ist es halt. Ihr seid auch dran schuld. Boah. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie steigt die Zahl von rassistischen Übergriffen gegen asiatischstämmige Menschen. Besonders krass in den USA, aber auch leider hier bei uns in Deutschland. Ja, wenn ihr sowas mitbekommt, Leute, bitte sagt was dagegen, auch als Außenstehende. Gemeinsam können wir dagegen angehen. Trade my 4x4 for GC3, ain't no more freeless D. I gave him chance, a chance, a chance again. I even told him please. I find it crazy, the police to shoot you and know that you dead, but still tell you to freeze. Fucked up, I seen what I seen. I guess that mean hold him down if he say he can't breathe. It's too many mothers just grieving. They killing us for no reason. Been going on for too long to get even. Throw us in cages like dogs and hyenas. I went to court and they sent me to prison. My mama was crushed when they said I can't leave. First I was drunk, then I sobered up quick. When I heard all that time that they gave to Talib, he got a life sentence plus. We just some products of our environment. How the fuck they gon' blame us? You can't fight fire with fire, I know. But at least we can turn off the flames on. Every color person ain't dumb, and all whites not racist. I be judging by the mind and heart, I ain't really in the face. Fuck up the way that we living is not getting better, you gotta know how to survive. Crazy, I had to tell all of my loved ones to carry a gun when they going outside. Stay in the mirror whenever you drive. Overprotect, go crazy for mine. You gotta pay attention to the sign. Seem like the blind following the blind. Think about everything that's going on. I boost security up in my home. I'm with my kind, if they right or they wrong. I call him now, he'll pick up the phone. And it's 5 a.m, he waking up on it. Tell him wherever I'm at, then they coming. I see blue lights, I get scared and start running. That shit be crazy, they post to protect us. Swords and handcuffs and arrest us. Why they go home at night, that shit messed up. Knowing we needed help, they neglect us. One of them who gon' make them respect us. I can see in your eye that you fed up. Fuck around, got my shot, I won't let up. They know that we a problem together. They know that we can storm anywhere. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead and start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. Fuck it, I'm going on the front line. He gon' bust your ass if you come past that gun line. You know when the storm go away, then the sunshine. You gotta put your head in the game when it's crunch time. I want all my sons to grow up to be monsters. I want all my daughters to show out in public. Seem like we losing our country, but we gotta stand up for something. So this what it comes to. Every video I see on my conscience. I got power now, I gotta say something. Corrupt the police been the problem where I'm from. But I'd be lying if I said it was all of them. I ain't do this for the trend, I don't follow them. Altercations with the law had a lot of them. People speaking for the people, I'm proud of them. Stick together, we can get it up out of them. I can't lie like I don't rap about killing and dope, but I'm telling my youngest to vote. I did what I did cause I didn't have no choice and no hope. I was forced to just jump in and go. This bullshit is all that we know, but it's time for a change. Got time to be serious, no time for no games. Ain't taking no more, let us go for them chains. God bless they soul, every one of them names. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead and start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. They training officers. themselves the killers. Then shooting protesters with these rubber bullets. They regular people, I know that they feel us. These scars too deep, they heal us. What happened to COVID? Nobody remember, it ain't making sense. I'm just here to vent. It happened to one of your people, it's different. We get it, the system is wicked. Just learn how to pick it. Knowledge is power, I swear I'm a witness. I know that I'm gifted, I won't go too deep. Cause I'm scared they'll get me, ain't scared to admit it. Some shit I can't mention, it's people who can. Well, here's the chance, I won't take the stand. But I'll take a stand for what I believe. Must not be breathing the air that I breathe. You know that the way that I bleed, you can bleed. I never been a fan of police, but my neighborhood know I try to keep peace. So it's only right that I get in the streets. March for a reason, I just on GP. How people die for us to be free. Fuck do you mean? This was a dream. Now we got the power that we need to have. They don't want us with it, and that's why they mad. Yeah. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead and start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead and start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. Next. Next. Bremen next. Dazu. Das ist This Girl von Cooking on Three Burners. Hier um 17.18 Uhr bei Next. Moin Freunde, Roland und Franny für euch am Start. Jetzt gibt's Lost von Bears. Was ich morgen mach, nein, keine Tränen da zum Weinen.

Bremen next. I'm a prime on a crime with a dollar sign, money on my mind. Yeah. Summon on a dime for spin. I'm a style, put me on the map, mid up on the top. I'm in name, coffee swag a lot. Them a tapping on a time for them. Time for them. Yes, I'm a wake up. Yeah. Money make and I make up. Yeah. Me go straight for the paper. Yeah. Tell you wait, see you later. Me support everybody look like what? First and say how you look like that. At the every cranny, every nook. I'ma stick up every chicken of the book. Everything we do, give thanks. Tell them what we do. Load the L, take the W. One thing they out there for you. I need now, come if you no go. Everything we do, give thanks. Tell them what we do. Load the L, take the W. With the dollar sign, money for my mind. Yeah. Summon on the time. I'ma start, put my pun on the map, mid up on the top. I'm in name, coffee swag a lot. Then my tapping on the time. Time for them. Everything is at a car plus. The baby got a body that's why I won't touch. Pull it out, little radical, you know I want lust. I got it inside that I won't stop, I'm in a rush. I feel like lunch, we keep it on hush. Box you up in his truck, I love to see you blush. You shopping when you land, see you bought a product clutch. We got a lot of bucks, catch longer than a bus. We some warriors, looking at your heart through the cardio. Beyonce the top of the aria. She got a lot, Rastafari, yeah. Me and my walk one at the party, yeah. We don't feel nothing, we the hardest, yeah. Spending cash for fun, get us all a pair. She won't gonna wanna cause the real is real. On the news, me in my prime, on the crime. With the dollar sign, money for my mind, yeah. Summon on the dimes. Dimes. I'm a style, put my pun on map, mid up on the top. I'm in name, coffee swag a lot. Then my tapping on the time. You could never get me half. You gon' get a full price. Been this real my whole life. Me not earth twice. All your flights. Montclair, got the weather here. Ice cold. I'm ready, never check the price. I'm living my best life, cause a life. Gold. Everything we do, give thanks. Tell them what we do. Load the L, take the W. One thing they out there for you. I need now, come if you no go. Everything we do, give thanks. Tell them what we do. The L, the W. One thing they all the fear. I need now come if you no go. On the news, me in my prime. On the crime with the dollar sign. Money for my mind, yeah. Summon on the times. Times. I'm a style, put me on the map. Mid up on the top. I'm in name, coffee swag a lot. Then my tapping on the time. Guess who's coming to dinner? Fred, Mr. Easy, Major Lisa in a Beamer. Oh my God, I've never seen a bottom like this. See the way she hula hoop, come and jump like this. See the junk in the trunk, I had to bag her right quick. Feel like magic, more together, all together by slick. Oh my God, I've never seen a bottom like this. See the way she hula hoop, come and jump like this. See the junk in the trunk, I had to bag her right quick. Feel like magic, more together, all together by slick. She say she got a partner, me I got one. But me one tap, what a conundrum. Never seen a girl with give me vibes, huh? Never seen a girl with biggie bum bum. You know me got a lot of girls around me. So they give them love, give them the honey. And that is why they love to love to love me. Aye, aye, aye. Guess who's coming to dinner? Fred, Mr. Easy, Major Lisa in a Beamer. Guess who's coming to dinner? Oh, yeah. You know, say you got what me want, and I'ma give you whatever you want. So baby, come give me some love. Oh na na na na na. Oh my God, oh my God, oh my God, God. I've never seen my bottom like this. Oh my God, oh my God, oh my God, God. I've never seen my bottom like this. Oh my God, oh my God, oh my God, God. I've never seen my bottom like this. You tell him, man, it's not the issue. Come and pum pum turn up. Head at my shop, it come and boom, boom, turn up. And if I'm with my Barbie dolls, you know the whole crew done up. Yeah, we done up and plus the pom pom turn up. Stranger, looking for some danger. Ride it like a budger, fierce of an angel. This one, yeah, I'm major. UK out to Asia. Pull out in the range, got them beeping like a pager. You know, say I'ma give you what you want. You know, I got a body you can flaunt. Let me come first, I'm in the front. He like kicking it with Sean, I'ma diss him when I'm done. Cause I'm back in my bag, throw your rag, throw your flag. And I'm running up the tab, cause I love popping tags. Got Moscato in my cup, popping bottles in the club. He said, no, nope. I said, who's that? Guess who's coming to dinner? Fred, Mr. Easy, Major Lisa in a Beamer. Guess who's coming to dinner? Oh, na, na, na, na. So I got, you know, say you got what me want. And I'ma give you whatever you want. So baby, come give me some love. Oh, na, na, na, na, na. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, God. I've never seen my bottom like this. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, God. I've never seen my bottom like this. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, God. I've never seen my bottom like this. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, God. Also wenn dieser Track nicht läuft, wenn die Clubs wieder aufhaben, nehme ich das persönlich. Dazu muss man einfach im Club abgehen. Das ist Oh My God von Mr. Easy, Major Lazer und Nicki Minaj. Bremen Next Update. Das hat Roland für euch um 17.30 Uhr. Der nächste Corona-Impfstoff steht kurz vor der Zulassung. Erst einmal allerdings nur in den USA. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA, die hat den Impfstoff von Johnson & Johnson als sicher eingestuft. Die Wirksamkeit liegt laut Studien zwischen 82% und 88%. Am Freitag berät ein Expertenausschuss der FDA über die endgültige Zulassung. Johnson & Johnson haben auch schon in der EU einen Antrag auf Zulassung gestellt. Corona-Schnelltests und Selbsttests helfen Schritt für Schritt wieder zur Normalität zurückzukehren. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn im Bundestag gesagt. Sie würden Sicherheit schaffen und damit auch die Voraussetzungen für Theaterbesuche und andere Veranstaltungen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat heute die ersten Corona-Selbsttests zugelassen, die man ohne Schulung auch zu Hause selbst machen kann. Die soll es bald in Apotheken und Supermärkten geben. Das Land Bremen überlegt, den Lockdown für Geschäfte langsam aufzuheben. Der Einzelhandel findet das gut. Für den Handelsverband Nordwest ist das ein Einstieg in eine vorsichtige Öffnung. Diskutiert wird, dass Kunden Termine in Geschäften machen können, um dort dann einzukaufen. Das Wetter. 17 Grad in Bremen und Rothenburg, 16 Grad in Bremerhaven. Heute Nacht heißt es Sterne zählen, trocken und frisch bei 8 Grad. Morgen wird es wieder warm, aber auch wolkig und vielleicht nass. Wir sind Bremen Next. Ich vermisse so vieles in dieser Corona-Zeit, aber wenn ich eins vermisse, dann ist es dieses, wenn man mittlerweile, also wenn man im Club ist und dann irgendwann mit allen befreundet ist. Ja, weil du ja. So drunk bist und du gibst auf alles einen Scheiß und ja, bist so richtig. Zu alt. Hey, dein Kleid ist so schön. Richtig. Du bist so schön. Oh, und kommst du mit auf Toilette? Also wir Frauen sind zumindest so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Na, also ich lade auf jeden Fall jeden auf einen kurzen ein. Ich werde auch von jedem auf einen kurzen eingeladen und am nächsten Morgen kann ich mich an nichts mehr erinnern. Und man danst einfach mit allen. So, es ist egal. Einfach große Runde. Man mischt sich überall mit ein. Und es sieht auch immer komischerweise total gut aus, wie man tanzt. In dem Kopf. Im Kopf. Im ja, Kopf. Im Kopf. Next. Is it wrong or right, wrong or right? You're still on my mind Tell me why I can't say goodbye No, I can't say goodbye No, I can't say goodbye Is it from the right, from the right? You're still on my mind Tell me why I can't Next. Zeit, denn wenn die Räder nicht mehr drehen, ist die Krise nicht weit. So viele Pläne sind gescheit, Irgendwann ist vorbei. Irgendwann ist vorbei. Es ist schon genug. Schon genug. Wir sind alle allein. Alle allein. Alle allein. Alle allein. Wir sind alle allein. Wir sind alle allein. Alle allein. Alle allein. Alle allein. Alle allein ist das von unserem Bremer Lenny Morris. Hier um 20 vor 6 bei Next. Und diese Frau hier, die weiß, wie man Welle macht. Wisst ihr was? Ich mach selber. Ich miete eine Halle, ich hol uns Gesundheitsbeauftragte, die uns alle testen lassen. Ich habe ein Kamerateam. Ich mache jetzt diese Sendung. Diese Sendung wird heißen Die beste Instanz. Ja, die Stimme kennt ihr vielleicht. Das ist Enisa Amani. Vor ein paar Wochen war sie überall in den Medien, weil sie eine Talkshow zum Thema Rassismus gemacht hat. Aber eigentlich ist sie halt eine Entertainerin und Comedian. Ja, und eigentlich lässt sie sich in gar keine Schublade irgendwie stecken, denn sie macht einfach das, worauf sie Bock hat. Und jetzt hat sie eben Bock auf R&B. Ja, das hat sie gerade auf Insta gepostet. Unter einem Bild schreibt sie, ich mache alles, was ich will. Ich höre ihre Stimme förmlich vor mir, Alter, wie sie diese Ansage macht. Ich mache jetzt ein R&B-Album. Außerdem kommt noch ein Kurzfilm von mir und ich mache da Regie und ich mache auch Mucke. Und ich mache einfach alles das, worauf ich Bock habe, Punkt. Das ist einfach der Boss-Move. Ja, das Punkt. Stimmt, richtiger Boss-Move. Die lässt sich überhaupt nichts sagen, wer sie ist oder wer sie nicht ist. Ob sie das mit der Mucke so ernst meint, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Die Message ist auf jeden Fall geil. Macht, was immer ihr wollt. Next. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just joshin'. I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put a bad bitch in the friend zone. This shit sound like an intro Jet song. Give me that tempo. Told Pooh he a fool with the shit. Told her don't let her friends know. In the Ville and I move like a dime. Eating fettuccine at Vincenzo's. Me and my amigos got that free smoke on the West Coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair bitch and she look like she go. She do. Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego. She heard of my deep stroke. She said, babe, does it hurt when I deep throw? It does. Certified freak hoe, hang around dust and she learning my lingo. Back then, wasn't worried about me though. In the gym, trying to work on my free throw. Goddamn. Spending money at the club like Sam's. Yes, ma'am. She a little freak on cam. But she don't put this on the ground. Little boys trying to diss on the ground. Hey, I can't switch on the fan. Shit's hot, hit the switch on the fan. This where my head is. I feel resentment from every direction. Even some homies be wearing expressions. I be discouraged from sharing my blessings. We used to share a connection. Now it just feels like it's wearing and stretching. I'm getting real sick of taking advice from people that never could stare at reflections. Somewhere in there is a lesson. Y'all ain't evolving, it's very depressing. I'm at the club with the basketball team. Me and the Cardinals are sharing a section. Got a cherish the present. I'm drinking water and wearing protection. Got a career and I'm very invested. Some people call it a scary obsession. I like to call it a passion. I can't be sitting relaxing. PG, we getting some traction. I'm at the venue, it's packed in. I'm digging her accent. I got a BB Simon belt on me and she trying to get it unfastened. That's my type of distraction. That's my type of she Latin. Got my own flow and I'm about to get a patent. Brand new sheets for the bed they satin. Y'all wasn't tuned in back then. My swag, they keep jacking. I ain't doing no verse, quit asking. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that bitch like Stockton. Just joshin', I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Bremen next. Aya na gamwa, again. Hello papi, mais qu'est bazar. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu get ça. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu get ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu get ça. Dja Dja ist das von Aya Nakamura. Ich wünschte, ich könnte Französisch. Ich würde so gerne einfach da mitsingen, aber stattdessen mache ich so und ich kann auch mal Dja Dja. Ich kann dich beruhigen, ich lerne gerade Französisch und ich verstehe aber auch nur so einzelne Wörter so. Tschüss, du lernst gerade Französisch? Ja, das sind meine Pandemie-Dinger. Ich lerne Französisch und lerne kochen. Beides konnte ich vorher nicht. Geil. Ja. Aber voll die guten Ziele. So ja, gesetzt. Digga, man muss ja irgendwelche Ziele haben, ne? Kann voll ja nicht nur geil. Zu Hause rumhängen und so, das ja. Das heißt, was kannst du jetzt sagen? Nicht viel. Also je m'appelle Roland. Je m'appelle Roland. Ich bin noch ganz am Anfang, aber so un petit peu, je peux pas, je sais pas français, un petit. Okay. Kein Plan, was du da sagst. Du ich kann ein bisschen, klein bisschen Französisch mittlerweile. Okay, ich hoffe, dass sich die Französinnen und Franzosen gerade nicht gesträubt haben, ihre Ohren gekräuselt. Ich kann das nicht beurteilen. Hoffentlich hören gerade nicht so viele zu. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall raus. Ihr merkt, wir sind durch. Wir brauchen Feierabend. Ich hoffe, ihr habt auch Feierabend, könnt jetzt entspannt nach Hause fahren. Genießt vielleicht noch den schönen Sonnenuntergang, wenn es einen gibt. Ich hoffe, es gibt heute wieder schöne Insta-Stories und Fotos mit geilen Sonnenuntergängen. Das würde ich mir wünschen. Haut rein, Leute. Macht's gut. Tschüss. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give him my best, but just know I'm not your friend. I'm sorry. I don't think. Jetzt gibt's das Seidelbacher Carb 19 Müsli. Carb 19? Weniger Kohlenhydrate und mehr Protein. Was für Schlaue? Ja, auch. Seidelbacher Müsli Carb 19. Carb 19 Müsli von Seidelbacher. Also Luisa und ich, wir sind nicht nur Freunde, wir sind Krankenschwestern. Wir gehen zusammen durch dick und